Islam ja, Islamismus nein? Paul Schreffer hat im Jahr 2000 mit seinem Artikel »Das multikulturelle Drama« eine Diskussion über die muslimischen Migranten in den Niederlanden angestoßen. Diese erfuhr eine erhebliche Beschleunigung und Emotionalisierung durch drei Ereignisse. Den Anschlag auf das World Trade Center 2001, die Ermordung von Pim Fortuyn 2002 und die Ermordung von Theo van Gogh 2004. In der Folge breitete sie sich über ganz Europa aus. Schreffer kritisiert die Versuche, die besondere Qualität der muslimischen Migration mit der Binsenwahrheit herunterzuspielen, Migration habe es zu allen Zeiten gegeben. Zitat: Die Migration, die wir zurzeit erleben, hat unsere Gesellschaften in vielerlei Hinsicht nicht offener gemacht. Durch die traditionellen Ansichten, die viele Migranten mitbringen, werden plötzlich wieder alle Fragen hinsichtlich der Stellung der Frau diskutiert und das Recht auf freie Meinungsäußerung ist wieder umstritten. Mit einem Mal reden wir wieder von Gotteslästerung und über das Verbot, vom Glauben abzufallen. Auch wenn es dabei um Überzeugungen geht, die wir aus unserer eigenen Geschichte kennen, ist es dennoch kein Fortschritt, die Emanzipation von vor 50 Jahren wiederholen zu müssen. Zitat Ende. Das ist wohl wahr, und damit ist man am emotionalen Kern des Problems. Das westliche Abendland sieht sich durch die muslimische Immigration und den wachsenden Einfluss islamistischer Glaubensrichtungen mit autoritären, vormodernen, auch antidemokratischen Tendenzen konfrontiert, die nicht nur das eigene Selbstverständnis herausfordern, sondern auch eine direkte Bedrohung unseres Lebensstils darstellen. Deutlich wurde dies erstmals, als Ayatollah Khomeini eine Fatwa gegen den indisch-britischen Autor Salman Rushdie aussprach, weil dieser sich ein paar dichterische Freiheiten erlaubt hatte. Wegen einiger Mohammed-Karikaturen in einer dänischen Zeitung gab es dann 2005 weltweit islamische Demonstrationen und Gewalttätigkeiten mit 150 Toten. Der Zeichner Kurt Westergaard, Jahrgang 1935, lebt seither in wechselnden Wohnungen unter Polizeischutz und entging in den Weihnachtstagen 2009 nur knapp dem Mordversuch eines jungen Somaliers mit Aufenthaltserlaubnis in Dänemark. Dänische Milchprodukte werden in islamischen Ländern wegen der Mohammed-Karikaturen boykottiert. Millionen Frauen in unserer Mitte werden durch den sozialen Druck ihrer Religion und Kultur zur Beachtung von Kleidervorschriften gezwungen, die sie als selbstständige Individuen herabwürdigen und von ihren Familien an ihrer beruflichen und persönlichen Entfaltung gehindert. Das alles haben wir eigentlich gar nicht nötig. Wirtschaftlich brauchen wir die muslimische Migration in Europa nicht. In jedem Land kosten die muslimischen Migranten aufgrund ihrer niedrigen Erwerbsbeteiligung und hohen Inanspruchnahme von Sozialleistungen die Staatskasse mehr, als sie an wirtschaftlichem Mehrwert einbringen. Kulturell und zivilisatorisch bedeuten die Gesellschaftsbilder und Wertvorstellungen, die sie vertreten, einen Rückschritt. Demografisch stellt die enorme Fruchtbarkeit der muslimischen Migranten auf lange Sicht eine Bedrohung für das kulturelle und zivilisatorische Gleichgewicht im alternden Europa dar. Wer dies deutlich ausspricht, sieht sich Anfeindungen ausgesetzt, unter denen der Vorwurf der Islamophobie noch der geringste ist. Zwar scheint in der deutschen Politik das Bewusstsein zu wachsen, dass dem Islam problematische Kräfte innewohnen, aber man scheut das Thema weiterhin. Der Islam ist uns willkommen, der Islamismus nicht, sagte Bundesinnenminister de Maizière in seiner ersten Parlamentsrede nach Amtsantritt. Er sollte sich einmal mit dem türkischen Ministerpräsidenten Erdogan unterhalten, der 2008 erklärte: Es gibt keinen Islam und Islamismus, es gibt nur einen Islam. Wer etwas anderes sagt, beleidigt den Islam. Bassam Tibi, Politikwissenschaftler syrischer Herkunft und führender Vertreter des sogenannten Euro-Islam, meint dazu: Der Islam ist sehr vielfältig, er schließt gleichermaßen Toleranz und Intoleranz ein. Als eine spirituelle Religion ist er indes keine politische Denkweise. Im Gegensatz dazu ist der Islamismus als Spielart des religiösen Fundamentalismus eine totalitäre Ideologie mit rechtsradikalen Zügen, der man nicht erlauben darf, Kapital aus einer Öffnung Deutschlands für andere Kulturen zu schlagen. Auch das Christentum hatte eine fundamentalistische Phase. Es gab Religionskriege und Scheiterhaufen, auf denen Ketzer starben. Das endete erst vor 300 Jahren mit den Vorläufern der Aufklärung. Die eigentlich gut recherchierte Titelgeschichte des Spiegel »Wer hat den stärkeren Gott?« stellt das heutige Christentum und den heutigen Islam dennoch hinsichtlich Missionsbewusstsein und Ausbreitungswillen auf eine Ebene. Das ist falsch. Jedenfalls für Europa. Das Christentum hat viele Jahrhunderte Säkularisierung hinter sich und die katholische Kirche ist längst nicht mehr jene, die sie zur Zeit der Inquisition war. Das Problematische am heutigen Islam ist die Kombination von im Grunde rückständigen Gesellschaften, jugendlichen, stark wachsenden Völkern und einem Sendungsbewusstsein, dessen Facetten von aggressionsfreier Frömmigkeit bis zum Dschihad reichen, wobei die Übergänge fließend sind. 1997 sagte Erdogan, damals noch Oppositionsführer übrigens, »Die Minarette sind unsere Lanzen, die Kuppeln unsere Helme, die Gläubigen sind unsere Armee.« Liberale Muslime wehren sich dagegen, dem Islam als solchem bestimmte Eigenschaften zuzuschreiben, und damit haben sie recht. Der Schriftsteller Navid Kermani, aufgewachsen in Deutschland als Sohn eines persischen Arztes, betont die fehlende Eindeutigkeit des Islam und das fragwürdige Konstrukt einer islamischen Identität. Zitat: Identität ist per se etwas Vereinfachendes, etwas Einschränkendes, wie jede Art von Definition. Zitat Ende. Es gebe unterschiedliche Formen, den Islam zu leben. Der saudische Wahhabismus, der Frauen vom Autofahren abhält, oder die Ideologie Ayatollah Khomeinis, die anstelle des Menschen Gott zum Souverän des Staates erklärt, stehen zweifellos im Widerspruch zur Demokratie, zur Toleranz und zu den Menschenrechten, räumt Kermani ein, besteht aber darauf, dass dies nicht der ganze Islam sei. Zitat: Wer behauptet, dass der Islam mit der westlichen Moderne unvereinbar ist, müsse solche aufgeklärte Muslime exkommunizieren, um auf dem eigenen Standpunkt beharren zu können. Zitat Ende. Leider ist aber nicht zu bestreiten, dass unter den vielen teils uneindeutigen, teils widersprüchlichen Strömungen des Islam ein Gesellschaftsbild dominiert, bei dem die Trennung von Religion und Staat weitgehend noch nicht angekommen ist, die Gleichberechtigung der Geschlechter kaum existiert, wo vormoderne Lebensformen eine weitere deutliche Vermehrung der sowieso jungen Gesellschaften auch bei den Migranten begünstigen und insgesamt zu unseren Lebensformen eine große kulturelle Distanz besteht.